WDR 5. Neugier genügt. Lasst unsere Kamele gemütlich traben, dass sie nicht vorzeitig müde sind. Die jungen Männer aus dem Hogger sind große Krieger, die laute Schreie ausstoßen, wenn sie den Feind angreifen. Sie berauschen sich vorher in ihren Zelten an den Klängen der Imsat. Mit der Bedeutung des Instruments für die Tuareg, die kann man nicht hoch genug einschätzen, denn dieses Instrument ist für die Tuareg das, was die Seele für den Menschen ist. Musikwissenschaftlerin Ella Brandes aus Berlin hört die Geige der Tuareg, eine einseitige aus einem Kürbis gebaute Streichlaute, erstmals 1977 bei einer Sahara-Reise. Wenn Sie die Musik hören zum ersten Mal, dann ist es einfach sehr fremd. Und auch für mich, die ich ja Musik liebe und Geige gelernt habe und Noten kann und dann eben auch angefangen habe zu studieren, war das nicht einfach, mich da reinzuhören. Es ist ein ganz zarter Klang. Wenn wir jemandem beschreiben wollten, was für eine Musik das ist, dann würden wir vielleicht sagen, das ist eine Zeltenmusik. Die Kammermusik der stolzen Söhne der Wüste, ihre in Musik gegossene Seele. Gespielt auf selbstgebauten Geigen von Frauen, bedichtet und besungen in der Regel von Männern. Hör auf zu schreien. Wir gehen auf Beutezug. Es zieht dich zu denen, die wir zurücklassen. Dir fehlt auch die Imsat. Die Imsat ist die Sehnsucht des männlichen Nomaden, wenn er unterwegs ist, mit seiner Karawane, damals, vielleicht heute mit dem Lastwagen. Ich weiß, was dich betrübt. Ja, Dasin ist schön und süß, klingt ihre Imsat. Alle kommen zu ihr, alle umlagern sie. Es ist die Sehnsucht, wenn sie die Arbeit weggeführt hat, die Erinnerung an die Heimat, wieder unters Zelt zu kommen und die Stimme der Imsat zu hören. Und werde ich nicht eine Beute der Geier, dann, mein Kamel, führe ich dich zurück zu jenen, denen unser Sehnen gilt. Die Sehnsucht, die die Männer immer wieder in ihre Camps, in ihre Dörfer zurückruft. Dies alles wird mit der Imsat eigentlich verbunden. Da kommt dann noch hinzu die Magie des Klanges, die auch dazu benutzt wird mit einem besonderen Repertoire, um Krankheiten zu heilen. Der melancholische Wüstenblues der Imsat soll von Schmerzen befreien und böse Geister vertreiben. Ihr magischer Klang lässt Brandes nicht mehr los. In den 80ern reist sie ins Hoggergebirge im Süden Algeriens, um Feldforschung zu betreiben. Die junge, angehende Doktorandin entdeckt eine aufregend andere Welt, in der Frauen, gläubige Musliminnen, eine dominierende Rolle spielen. Diese ganze Gesellschaft hat auch matriarchale Züge. Das heißt, die Frauen wählen ihre Männer. Der Mann im ersten Jahr der Ehe zieht er zu der Frau und nicht umgekehrt. In den Händen der Frauen liegt sozusagen die Bewahrung und Weitergabe der Kultur. Dazu gehören Geschichten, Lieder, Texte, die Schrift. Die Frauen in unserer Gemeinschaft sind komplett respektiert. Ihre Freiheit ist uns sehr wichtig. Die Frau ist die Herrin des Hauses und die Erzieherin der Kinder. Das ist heute noch so, bestätigt auch Ousmane Akmossa, der junge Frontmann der international erfolgreichen Tuareg-Band Tamikrest aus Nordmali. Es sind die Frauen, die lange Zeit ganz für die Musik zuständig waren, mit ihren Trommeln, die den Gesang der Männer begleitet haben, und einer Art Violine, die nur eine Saite aus Pferdehaar besitzt. Dieses Haar hat dem Instrument auch den Namen gegeben, denn Imsat heißt das Haar. Die wenigen Imsat-Spielerinnen, die es heute noch gibt, genießen ein besonders hohes Ansehen und das in allen Tuareg-Gesellschaften. In Algerien, Mali, Niger, Libyen, Burkina Faso. Umso bedauerlicher, meint Brandes, dass die jungen Mädchen das Instrument nur noch selten lernen. Man hat schon in den 50er Jahren davon gesprochen, dass es nur noch eine Handvoll Spielerinnen im Hoggergebirge gäbe und dass die Musik vom Aussterben bedroht ist. Auch als ich da war, gab es in dem Sinn keine jungen Frauen mehr, die ich beobachten konnte, die das Instrument lernen wollten, weil sich die jüngere Generation einfach für andere Musik interessiert. Rock und Pop begleiten wie fast überall in der Welt auch den Alltag der jungen Tuareg. Zwar mischen sie genau wie Tammy Crest aus Mali ihre traditionelle Musik in den neuen Stil mit hinein. Mit der Imsat aber tun sie sich schwer. Ich kenne wirklich nur eine Gruppe, die Imsat auf die Bühne gebracht hat, auch mit Verstärkung, und das ist die Gruppe Tartit. Die haben die Imsat versucht zu integrieren, aber ihr dann doch einen besonderen Platz lassen müssen, weil neben einer E-Gitarre und weiß ich nicht welchen Drums und Schlagzeugen noch, hat sie einfach einen schweren Stand. Das heißt, sind dann eher Lieder, wo dann wirklich die Imsat da ist, vielleicht dazu gesungen wird von den Frauen auch, die haben auch ihre kleineren Lieder, die sie zur Imsat singen. Bei den Tuareg lernt man die Musik nicht, alle machen Musik. Man nimmt ein Instrument und spielt einfach. Im Booklet der ersten Tatizide Ichichila ist ein Interview abgedruckt, in dem sich unter anderem Sängerin und Trommelspielerin Disco äußert. Eine kämpferische Frau um die 50, die nach Jahrzehnten in Flüchtlingslagern heute in Bamako lebt. Ihre Band Tartit, die aus 5 Frauen und 4 Männern besteht, hat sie 1995 im Tuareg-Auffanglager in Burkina Faso gegründet und ist damit inzwischen weltweit unterwegs. Musizieren, so Disco, gehört bei den Tuareg selbstverständlich zum Alltag dazu. Das Lernen funktioniert spielerisch, fast nebenbei. Auf den Lagerplätzen treffen sich die Kinder und jungen Leute zwischen den Zelten. Man singt, man tanzt. Hinter einem Baum oder ein bisschen abseits hören die Jungen den Erwachsenen zu. Dann wiederholen sie, was sie gehört haben, und versuchen es genauso zu machen. Als ich klein war, hörte ich den Frauen zu, wenn sie Imsat spielten. Und das hat mir so gefallen, dass ich mir selbst kleine Imsaden gebastelt habe. Erzählt die Imsat-Spielerin von Tartit im selben Interview. Ich habe Rinde und einen Stock und Stofffetzen genommen und so lange probiert, bis das richtig geklungen hat. Ganz allein. In meiner Familie spielt niemand Geige. Als mein Vater das gesehen hat, riet er mir, auf die Nacht zu warten, wenn es still ist und niemand spricht. Er hat mir geraten, die Stille auszunutzen, um zu lernen, um die Lieder kennenzulernen. Wir singen von Frieden, Liebe, Exil, auch von der Einheit der Tuareg. Es sind politische, engagierte Chansons. Wir komponieren auch selbst neue Lieder. Das geht zack, zack, zack. Ich sage, die ganze Welt kann eins sein. Jemand anders macht weiter. Und dann schauen wir gemeinsam, was gut ist, und das nehmen wir dann. Die Musik begleitet die Feste im Ramadan, die Hochzeiten, die Namensfeste, auch die Scheidungen. Wenn bei uns eine Frau geschieden wird, feiern wir zu ihrer Ehre ein großes Fest. Wirklich. Die Scheidung ist so, als wenn man Wasser ausschüttet. Der Mann sagt, geh, und das heißt, dass man geschieden ist. Nach 3 Monaten macht man dann ein großes Fest. Ich habe mich auf die Ellbogen gestützt. Meine Imsat ist gestimmt. Da kauert sich eine Sorge, schwer wie 1000, neben mich und spricht, ich sage dir eines. Der Mann auf dem weißen Kamel, der dir versprach, dass er die Nacht hier verbringt, den wirst du heute Abend nicht sehen. Die Spieltechnik, das hat mir wahrscheinlich sehr genützt, dass ich ja Geigerin bin. Dass man mit der linken Hand die Saiten greift und mit der rechten einen Bogen streicht, das konnte ich ja schon. Zurück in Berlin bei Musikwissenschaftlerin Brandes. Die Frau, die in den 80ern über die Imsat promoviert hat, sitzt mit gekreuzten Beinen auf dem Sofa ihrer lichtdurchfluteten Dachwohnung. Im Schoß die Fiedel und streicht vorsichtig mit dem Bogen aus Pferdehaar über die Saite. Die Finger der linken Hand tasten suchend den Steg ab. Brandes hat lange nicht gespielt. Das Einzige, was sozusagen von Grund auf anders ist, hier handelt es sich ja um einen Flageolettton. Die Saite wird hier nicht auf den Saitenhalter abgedrückt, sondern es werden ja nur die Finger auf die Saite gelegt und sie teilt sozusagen die Saite in die verschiedenen Klänge dann. Wenn der kleine Finger sehr wendig ist und auch schön überhaupt die Finger lang sind, kann man natürlich über die Oktave hinausgreifen. Die Saite kann man auch von unten mit dem Daumen dann abdrücken und das alles spielen, was tatsächlich auch die einzelnen Stücke beinhalten. Nicht jede Frau beherrscht dann alle diese Finessen, aber das Spiel wird geboren am Instrument und ist gleichermaßen begrenzt vom Instrument. Brandes legt den Bogen zur Seite und streicht fast zärtlich mit der Hand über den schon etwas angestaubten Bauch der Imsat, die sie aus dem Hogger mitgebracht hat. Sie ist im Vergleich zu den Geigen anderer Tuareg-Frauen ziemlich groß. Das liegt daran, dass die Frauen in Südalgerien leichter an große Kürbisse herankommen als ihre Kolleginnen in Mali, Niger und anderswo. So ein Kürbis wird getrocknet, dann wird er halbiert, dann wird er ausgeschält. Und wenn es eine richtig feste, wie Holz klingende Kalebasse ist, dann ist die Kalebasse sozusagen bereit, zum Instrument umgebaut zu werden. Anschließend, so Brandes, wird eine Ziegenhaut vorbereitet. Die muss schön lange im Wasser liegen mit bestimmten Zutaten, die das Fell schön weich machen, sodass man diese halbschalige Kürbiskalebasse mit einer Haut gänzlich überziehen kann. Diese Haut überlappt den Kürbisrand so um 2 bis 5 Zentimeter. Dann wird sie zugeschnitten ringsrum. Dann wird der ganze Rand dieses Ziegenfells mit Lederband umnäht sozusagen, wie ein Saum. Und alle 4 bis 5 Zentimeter werden hieran weitere Lederschnüre, die gedreht sind, befestigt, die sich an der Rückseite der Kalebasse, so unten am Bauch sozusagen, werden die in einem weiteren Lederkranz verflochten, was dem Fell die Spannung gibt. Bevor das Fell aufgezogen wird, muss der Saitenhalter angebracht werden. Dazu schnitzen die Imsatzspielerinnen 2 sich gegenüberliegende Kerben in den Kalebassenrand, die als Auflage für ein langes, dünnes Holzstäbchen dienen. Tja, dann kommen sozusagen schon die Feinheiten. Dann werden 2 Löcher in das Fell geschnitten, bei manchen Konföderationen auch nur ein Loch, das sind die Schalllöcher. Und wenn es 2 sind, werden sie auch die Augen, Titauen, der Imsat genannt. Und dann kann schon die Saite aufgezogen werden. Dafür wird noch ein kleiner Steg geschnitzt. Das sind 2 Stöckchen, die sich kreuzen und an ihrem Kreuzungspunkt zusammengebunden werden. Darüber verläuft dann die Saite. Fehlt nur noch der Bogen. Dazu wird ein bestimmtes Holz, was in der Sahara oder auch im Sahel verfügbar ist, in der heißen Asche sozusagen gebogen und an den Enden zusammengebunden, damit er diese Biegung behält. Dann wird er getrocknet und dann können weitere Pferdehaare gespannt werden, die dann, wie bei uns ja auch, die Bogenbespannung darstellen. Das ist es schon. Felldecke und Hals der Imsat sind meist wunderschön bunt bemalt, mit verschlungenen Mustern, Zeichen und Symbolen. Ich habe die Malerin, es war einfach eine Tochter in der Großfamilie, gefragt, was sie denn hier gemalt hätte. Darauf hat sie geantwortet, das wisse sie nicht, aber so würden sie immer ihre Imsatten bemalen und weil sie es so schön finden. Und für meine Doktorarbeit habe ich mich dann allerdings auf die Suche gemacht, ob diese Zeichen irgendwo zu finden sind. Und dann habe ich ein sehr schönes Buch gefunden von einem Jean-Bernard Moreau. Der hat über die Symbole auf Töpferwaren im mediterranen Raum gearbeitet. Und da habe ich viele dieser Symbole oder dieser Zeichnungen wiedergefunden. Auf Brandis Imsat ist von den leuchtenden Farben kaum noch etwas zu sehen, nur ein Gewirr gerade noch zu erkennender Linien, längst verblasst, wie auch die Bedeutung der Motive, die die Geige der Tuareg-Frauen für gewöhnlich schmücken. Mein Gott, könnte ich doch leben, bis ich den Regen wieder rinnen sehe, bis die Herden durch die Täler ziehen, dort zu weiden und zu ruhen. Könnte ich die Männer hören, die zum Klang der Imsat »Hu, hu« rufen. Jetzt aber ist die Zeit der Trauer und Mutlosigkeit. Die weißen Gewände und roten Gürtel liegen gefaltet. Sie ruhen, ihr Herr ist tot. Der Hunger hat ihn getötet, nicht das Schwert. Zusammengesunken hockt er in seinem Zelt. Es ist nicht sicher, ob in einigen Jahren noch jemand Imsat spielt oder die Instrumente baut. Das liegt nicht nur am fehlenden Interesse der Tuareg-Mädchen und Frauen. Im Norden Malis gefährden auch radikale religiöse Strömungen den Fortbestand dieser einzigartigen weiblichen Kulturtechnik, die 2013 von der UNESCO in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde. Kidal ist eine Hochburg der Tuareg-Rebellen, die ja nicht erst seit gestern rebellieren. Das macht auch das Imsat-Spiel ein bisschen schwer. Jetzt nicht die Tuareg haben in erster Linie kein Interesse, ihre Kultur zu zerstören. Die kämpfen für ein freies Territorium. Auf der anderen Seite haben sie gemeinsame Sache mit Islamisten gemacht, bevor sie sich von denen getrennt haben. Und die Islamisten, da gibt es Gruppierungen, die eindeutig gegen Musik sind, gegen Musikinstrumente, die auch Musikinstrumente in der Krisenzeit zerstört haben. Und dazu gehört auch die Imsat. Ausgerechnet den Kidal, der Hochburg der Islamisten, nimmt 2010 eine von der Kölner Jutta-Vogel-Stiftung geförderte Imsat-Schule ihre Arbeit auf. 10 junge Frauen werden von alten Meisterinnen im Bauen und Spielen der traditionellen Geige ausgebildet. Im vorliegenden Tonbeispiel, aufgenommen während des Unterrichts in Kidal, gibt es eine Vorspielerin, die von den anderen Imsaden echoartig begleitet wird. Schön rauszuhören sind auch die Triller der Frauen, so eine Art Wüstenjodler, und die Rufe eines Mannes, der das Spiel befeuert. In den Jahren 2010 bis 2012 geben die Frauen erste gemeinsame Konzerte. Sie sind gerade dabei, als Gruppe zusammenzuwachsen und sich einen Namen zu machen, als in Mali erneut die Gewalt ausbricht und sie ins Kreuzfeuer der Islamisten geraten. So Brandis, die Imsat-Schule für die Kölner Stiftung betreut. Solange Kidal besetzt ist, von wem jetzt auch immer, kann man sich schwer vorstellen, dass es diese Ruhe und Gelassenheit und diese Freude daran gibt und auch die Möglichkeit, ich weiß nicht, wie viele Instrumente zerstört sind, dass die Schule da im Moment aktiv ist. Aber wir hoffen natürlich für alle diese Gebiete, dass sich das doch kurz über lang befrieden lässt. Und dass diese Schule ihre Arbeit einfach wieder aufnehmen kann. Gestern verbrannte das Heer aus Stahl sein Zelt. Die Dürre verzehrt seine Reserven. Er hört nichts außer dem Ton seiner Schritte. Staub, der ihn einhüllt. Geige, die in einem einzigen Traum Vergangenheit und Zukunft in Einklang bringt, den gegenwärtigen Augenblick erfüllt. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.